Bloß Narren in England können glauben, dass man die Suppe, die man sich eingebrockt hat, nur zu kosten und nicht auch auszulöffeln brauche. Was da in der vorletzten Nacht begann, das ist die erste Umdrehung einer Schraube. Einer Schraube, die immer fester angezogen wird, so fest, wie es notwendig ist. In diesen Tagen ist nur die erste der Umdrehungen gemacht worden.